Das ist seine zweite Love Story. Ich dachte nie, dass wir beide mal zueinander finden. Und wenn es Liebe beide war, wie konnte sie verschwinden? Ich habe es ernst gemeint, der Schmerz lässt mich weinen. Denn du hast mein Herz vereint und geteilt. Mein Leben machte Sinn, ganz tief in mir drin. Doch jetzt muss ich daran denken, dass ich nicht mehr bei dir bin. Wieder das Gefühl, es war alles nur gespielt. Wieder bin ich aufgewühlt, denn ich hatte mich verliebt. Ja, du hast gesagt, dass du anhänglich bist. Egal an welchem Tag, davon merkte ich nichts. Ich konnte dir nicht zeigen, welchen Wert du bei mir hast. Ich wollte doch nicht streiten, nichts vergeigen. Und die Last, die auf meiner Schulter seinen Platz gefunden hatte, schwer. Wie komm ich davon runter? Meine Wunden werden mehr. Ich war ehrlich zu dir, schwer war's mit dir. Wir hatten nicht genügend Zeit, um es zu probieren. Der Kopf ist nicht frei und mein Herz schmerzt, weil es mich inner nicht zerreißt. Klopf mir das Leid aus dem zerfetzten Leib, ich kann ohne dich nicht sein. Der Kopf ist nicht frei und mein Herz schmerzt, weil es mich inner nicht zerreißt. Klopf mir das Leid aus dem zerfetzten Leib, ich kann ohne dich nicht sein. Man sagte zu mir, denk nicht nach, genieß die Zeit. Doch von vornherein zu wissen, dass du nicht bei mir bleibst, ist kein Phänomen, ich kann es nicht verstehen. Höfliches Untergehen ist mein Problem. Es schwanken Gedanken von Hass über Trauer. Von Wolke 7 bin ich weg, ich seh nur graue Schauer. Plötzlich gestehst du, dass die Gefühle wandern aus und vorbei, denn du liebst einen anderen. Ich wusste es, der Frust lässt dennoch nicht nach. Gefrustet, verkrustet, mein Herz doch gemacht. Was soll ich tun, wie komm ich jetzt damit klar? Meint sie es ernst, bin ich selber schuld daran? Mein Licht ist erloschen, es fiel der Groschen. Es fällt mir schwer zu sagen, werde glücklich mit dem Burschen. Der Kopf ist nicht frei und mein Herz schmerzt, weil es mich inner nicht zerreißt. Klopf mir das Leid aus dem zerfetzten Leib, ich kann ohne dich nicht sein. Der Kopf ist nicht frei und mein Herz schmerzt, weil es mich innerlich zerreißt. Klopf mir das Leid aus dem zerfetzten Leib, ich kann ohne dich nicht sein. Wie konntest du mir das antun? Ich hab gedacht, du liebst mich, aber du hast mich von Anfang an belogen. Jetzt stehe ich hier alleine, was soll ich tun? Fühlst du dich etwas gut? Weißt du, wie ich mich fühle? Ich sag dir, wie ich mich fühle. Der Kopf ist nicht frei und mein Herz schmerzt, weil es mich innerlich zerreißt. Klopf mir das Leid aus dem zerfetzten Leib, ich kann ohne dich nicht sein. Der Kopf ist nicht frei und mein Herz schmerzt, weil es mich innerlich zerreißt. Klopf mir das Leid aus dem zerfetzten Leib, ich kann ohne dich nicht sein. Fühlst du dich jetzt besser?